Im Studio Bremen auf Radio Bremen 2 hören Sie heute eine Sendung über Linus Pauling. Pauling ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts und ein Mann, der sich immer für den Frieden eingesetzt hat. Nicht umsonst hat er gleich zwei Nobelpreise bekommen, den Nobelpreis für Chemie und den Friedensnobelpreis. Aber Pauling galt und gilt vielen auch als verschrobener Mensch, der verrückte Thesen entwickelte und sich nicht scheute, damit anzuecken und zu provozieren. Ende Februar jährte sich der Geburtstag von Linus Pauling zum 100. Male. Aus diesem Anlass zeichnet unser Autor Klaus Podak ein Bild des vielseitigen und ungewöhnlichen Wissenschaftlers. Von der Chemie und dem Frieden hat er seine Sendung überschrieben. Der alte Mann stand auf der hölzernen Veranda dieses wunderlich verschachtelten Holzhauses, ungefähr 100 Meter von der Küste des großen Pazifischen Ozeans entfernt. Er nannte das Haus seine Farm, obwohl auf dem grün und sandig verwilderten Gelände nichts auf Farmarbeit hindeutete. Es war im Februar 1987, 8.45 Uhr am Morgen, die verabredete Zeit. Der alte Mann beobachtete an diesem über Kalifornien und dem Pazifik strahlend heraufkommenden Tag die Grauwale, die wie Tänzer aus dem Wasser auftauchten und rhythmisch wieder verschwanden. Und er freute sich wie ein Kind am Gegröle der Seelöwen, die auf einem aus dem Wasser ragenden Felsbuckel ihre Konflikte oder ihre Lust am Leben laut in den blauen Himmel blökten. Es war so ein Moment, in dem alles stimmte. Der große Ozean mit diesen wunderbaren Tieren passte zusammen mit dem stummen, staubigen und doch wieder wiesengrünen Land der Küste mit dem wunderlichen Holzhaus. Und alles passte zu dem alten Mann mit der komischen Baskenmütze auf dem breiten Schädel, die er kaum je absetzte in seinen letzten Jahren. Es war ein Teil von ihm. Wahrscheinlich schlief er sogar mit diesem Mützchen auf dem Kopf. Er lud ein ins Haus. Der alte Mann war Linus Carl Pauling, der bedeutendste Chemiker und einer der bedeutendsten Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Er hätte sich rühmen können, zu seinen Lebzeiten der einzige Mensch zu sein, der zwei ungeteilte Nobelpreise erhalten hatte, einen für Chemie, den zweiten für den Frieden. Obwohl er sehr stolz auf diese Auszeichnungen und die kaum zu zählenden anderen war, erwähnte er sie an diesem Tag nicht. Wir waren verabredet, um über seine berühmte und auch berüchtigte Vitamin-C-Hypothese zu sprechen, dass nämlich die Einnahme von 6 bis 18 Gramm dieses Vitamins täglich vor Krankheiten, ja sogar vor Krebs schützen sollte. Außerdem wollte ich etwas wissen über seine Theorie, dass hohe Gaben anderer Vitamine hilfreich sein könnten bei der Behandlung von Geisteskrankheiten, besonders der Schizophrenie. Ein Jahr zuvor, 1986, hatte der große alte Mann ein Buch veröffentlicht, das seine Forschungen und Vermutungen auf dem Gebiet der Medizin für ein Laienpublikum darstellte. Der Titel hatte enorm neugierig gemacht. Er lautete »How to live longer and feel better«, auf Deutsch also etwa, wie man es anstellt, länger zu leben und sich besser zu fühlen. Die Lektüre eröffnete wunderbare Aussichten. Das Buch war eine leicht zu verstehende Fibel der Lebenskunst, fundiert durch Chemie, Biochemie und Physiologie. Die Rezepte und Anweisungen, die es enthielt, waren einfach umzusetzen und die Durchführung war auch nicht teuer. Ein Wunderbuch. Schon der erste Satz weckte die schönsten Hoffnungen. Pauling schrieb: Dieses Buch diskutiert ein paar simple und nicht teure Maßnahmen, die Sie ergreifen können, um ein besseres und längeres Leben zu führen, mit mehr Lebensfreude und viel weniger Krankheiten. Im nächsten Absatz legitimierte Pauling beeindruckend sich und sein Verfahren und griff mit der ihn lebenslang kennzeichnenden Lust an Polemik eine ganze Branche an. Ich bin ein Wissenschaftler, ein Chemiker, Physiker, Kristallograph, Molekularbiologe und Medizinforscher. Vor 20 Jahren begann ich, mich für Vitamine zu interessieren. Ich fand, dass die Ernährungswissenschaft sich nicht mehr weiterentwickelt hatte. Die alten Ernährungsprofessoren, die ihre Wissenschaft vor 50 Jahren entwickelt hatten, schienen so zufrieden mit ihren Leistungen zu sein, dass sie alle neuen Entdeckungen ignorierten, die in der Biochemie, der Molekularbiologie und der Medizin gemacht worden waren, einschließlich der Forschungen über Vitamine und andere Nährstoffe. Obwohl gerade eine neue Ernährungswissenschaft entstand, brachten diese alten Professoren ihren Studenten immer noch ihre alten Ideen bei, von denen viele falsch waren. Zum Beispiel die, kein gesunder Mensch brauche zusätzliche Vitamine und alles, was man tun müsse, um sich gut zu ernähren, sei die tägliche Zusammenstellung des Essens aus einer Mischung der sogenannten vier Grundnahrungsmittel. Die Folge dieser armseligen Lehren ist, dass viele Ernährungs- und Diätspezialisten heute noch immer die alte Ernährungsweise empfehlen und die Menschen nicht so gesund sind, wie sie es sein könnten. Auch die Ärzte verschärfen das Problem. Die meisten von ihnen haben während ihres Studiums nur sehr wenig über gesunde Ernährung erfahren und das meiste davon ist außerdem völlig veraltet. Seitdem waren sie so mit der Behandlung ihrer Patienten beschäftigt, dass sie keine Zeit mehr fanden, die neuen Entwicklungen bei den Vitaminen und den anderen Nährstoffen zu verfolgen. Als ich herausfand, dass die neuen Entwicklungen in der Wissenschaft ignoriert wurden, erwachte mein Interesse so stark, dass ich 20 Jahre lang hauptsächlich auf diesem Gebiet geforscht und gelehrt habe. Starke Worte, vor 16 Jahren geschrieben. Inzwischen hat sich einiges geändert. Die Karawane der Schulmedizin hat begonnen, wenn auch zögerlich und widerstrebend, langsam auf den Weg einzuschwenken, den Pauling gebahnt hat. Aber noch vor gar nicht langer Zeit war in der Münchner Medizinischen Wochenschrift der Satz eines anonym gebliebenen Wissenschaftlers zu lesen. Anonym blieb er wohl, weil er Kollegenschelte fürchtete, der da lautete: Das Ernährungswissen der deutschen Ärzte ist erbärmlich. Der Spezialist behauptete weiter, im Grunde lasse sich dieses Wissen auf zwei Formeln bringen. Ausgewogene Mischkost und friss die Hälfte. Trotz des selbstbewussten Tons, mit dem Pauling sein Buch eröffnete, hat sich die Radikalität seiner Ratschläge nicht allgemein durchsetzen können. Die Richtung der Entwicklung in der Ernährungswissenschaft hat er jedenfalls tief beeinflusst. Robert J. Paradowski vom Rochester Institute of Technology beschrieb die Situation bei Erscheinen des Buches so. Während der vergangenen 12 Jahre ist Pauling durch seine Beiträge zum besseren Verständnis der Bedeutung einer richtigen Ernährung für die Gesundheit des Menschen in Kontroversen mit dem medizinischen Establishment und den konservativen Ernährungswissenschaftlern geraten. Mit wenigen bemerkenswerten Ausnahmen wehren sich die Ärzte gegen die Einmischung eines Nichtmediziners in die medizinische Praxis. Ihre Ablehnung begründen sie mit der Behauptung, Pauling sei kein Arzt, sondern im Grunde nur ein altgewordener Wissenschaftler. In dieser Kontroverse steht Pauling auf ziemlich einsamem Posten. Menschen, die seine Bedeutung als Wissenschaftler anerkennen, bedauern es, dass er so weit von den allgemein anerkannten Auffassungen abweicht. Aber es gibt auch viele, die wie der verstorbene René Dubos der Überzeugung sind, dass sich die Mehrzahl der Wissenschaftler 20 Jahre später den Auffassungen von Pauling anschließen wird. Gut 20 Jahre nach Paulings Vitamin-C-Forschungen besteht kein Zweifel mehr an der beinahe universellen Wirkungsmacht des sauren Pulvers für den menschlichen Organismus. Ein neueres Fachbuch über Vitamine aus dem Jahr 1997, das nicht von Anhängern Paulings verfasst worden ist, beschreibt die hilfreiche Beteiligung des Wunderpulvers unter anderem als Radikalenfänger, also Schutz der Zellmembranen, bei der Synthese von Neurotransmittern, also den Übertragungsstoffen im Nervensystem, beim Eisenstoffwechsel, bei der Synthese des Kollagens, beim grauen Stahl, bei der Immunabwehr. Am Ende des Vitamin-C-Kapitels heißt es: Abschließend sei nochmals betont, dass in den letzten Jahren zahlreiche Arbeiten darauf hindeuten, dass Vitamin C eine wichtige Funktion bei der Protektion gegen chronische Krankheiten wie Diabetes, Augenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs sowie bei der Verbesserung der Infektabwehr hat. Pauling hat also im Prinzip recht bekommen. Wenn nur die Geschichte mit den Megadosen der täglichen Einnahme von 6 bis 18 Gramm nicht wäre. Diese Menge, die er selbst täglich löffelte, empfiehlt außer ihm und seinen Jüngern niemand. Seine Gegner behaupteten, diese Riesenportionen könne der Organismus gar nicht aufnehmen und dem Stoffwechsel unterbringen. Das meiste ginge ungebraucht, unverarbeitet mit dem Urin wieder ab. Außerdem war in einigen Kommentaren zu lesen, hohe Dosen, Überdosen, wie die Gegner sie nannten, würden Nierensteine verursachen. Es war sogar statt von schützender Wirkung von einem krebserregenden Potenzial die Rede. Ich fragte den alten Mann nach seiner Einschätzung aller dieser Einwände und Kritiken. Frisch und kämpferisch, als hätte er diese Einwendungen gegen eine seiner Lieblingstheorien nicht schon 100 Mal gehört, nahm sich Pauling jeden Punkt vor. Ich bin ein Chemiker. Also verwandelte ich hier auf der Ranch das Badezimmer in ein kleines Labor. Ich sammelte meinen Urin und dann untersuchte ich ihn. 15% des Vitamin C gingen mit dem Urin ab. Aber auch dabei entfaltet das Vitamin seine segensreiche Wirkung. Es schützt nämlich die Blase und den Harnleiter. Und durch einen elektrophysiologischen Effekt sorgt es im Inneren der Harnröhre dafür, dass eine Barriere für Bakterien aufgebaut wird, die sich nun nicht mehr ganz einfach in der Harnröhre nach oben bewegen können. Es schützt also auch vor Blasenentzündungen. Ein Teil wird durch den Darm ausgeschieden. Auch da ist es nützlich und erfüllt Schutzfunktionen. Zur Frage der Nierensteine. Vitamin C löst sie nicht aus. Im Gegenteil. Bestimmte Sorten von Nierensteinen werden durch das Vitamin verhindert. Krebserregung. Da sind falsche Schlüsse aus nicht sorgfältig geplanten Versuchen mit Mäusen gezogen worden. Vitamin C ist nicht giftig. Es ist ein natürlicher Partner des menschlichen Stoffwechsels. Auf jeden Einwand war er vorbereitet, nannte die Studien, ihre Verfasser, das Jahr der Durchführung, den genauen Publikationsort, kritisierte präzise bis in die Details hinein. Der Besucher dachte sich, mit Linus Pauling anzulegen, das ist keine kleine Sache. Und wieder fiel ihm der Satz von René Dubos ein, dass sich die Mehrzahl der Wissenschaftler nach 20 Jahren den Auffassungen Paulings anschließen würde. Jedenfalls prinzipiell. Denn natürlich geht die Forschung weiter, erzwingt Korrekturen in Einzelheiten. Und so ist es ja auch gekommen. Bleibt aber immer noch die Frage, was der Grund ist für einen Bedarf an Megadosen beim Menschen. Pauling hat sie überraschend und einleuchtend in How to Live Longer and Feel Better beantwortet. Es ist nämlich so, dass die meisten Lebewesen, es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel Affen und Menschen, das Vitamin C, die Ascorbinsäure, selbst herstellen. Sie synthetisieren es im Glucose, also im Zuckerstoffwechsel. Ascorbinsäure ist für diese Lebewesen kein Vitamin. Denn als Vitamine bezeichnet man normalerweise Stoffe, die zwar lebensnotwendig sind, vom Organismus aber nicht selbst hergestellt werden können. Auch der Mensch ist auf den Glukosestoffwechsel als Energielieferanten angewiesen. Die spannende Frage ist nun, warum in diesem Stoffwechsel nicht ebenfalls die Ascorbinsäure entsteht, sondern als Vitamin C zugeführt werden muss. Forscher, nicht nur Pauling, sondern auch andere, vermuten, dass der gemeinsame Vorfahre der Primaten und damit auch der Vorfahre des Menschen vor Jahrmillionen sich durch eine Mutation, vielleicht durch Strahlung aus dem Weltall verursacht, einen Gendefekt zugezogen hat, der den Synthesevorgang der Ascorbinsäure sozusagen ausgeknipst hat. Seit jener Zeit sind die Vorfahren des Homo sapiens und er selbst auf die Zufuhr von Ascorbinsäure als Vitamin angewiesen. Das geschah von Urzeiten an bis heute hauptsächlich über pflanzliche Nahrung, die die ersten Menschen anteilmäßig in weit höherem Maße zu sich nahmen als die Menschen der Jetztzeit. Der Verlust oder die Beschädigung des für die Ascorbinsäure zuständigen Gens könnte aber paradoxerweise zu einem Vorteil in der Evolution geführt haben. Denn der Organismus wird von einem Teil der Stoffwechselarbeit, eben der Synthese von Ascorbinsäure, entlastet. Pauling fasst die komplexe Betrachtung, die hier nötig ist, in seinem Buch so zusammen. Betrachten wir noch einmal den gemeinsamen Vorfahren der Primaten vor etwa 25 Millionen Jahren. Dieses Tier und seine Vorfahren hatten über hunderte von Jahrmillionen die Ascorbinsäure aus der von ihnen mit der Nahrung aufgenommenen Glucose synthetisiert. Nehmen wir nun an, dass eine Population dieser Tierspezies damals in einem Gebiet lebte, in dem es reichlich Nahrung gab, die ungewöhnlich große Mengen von Ascorbinsäure enthielt, und es diesen Tieren erlaubte, mit der Nahrung etwa die Menge Ascorbinsäure aufzunehmen, die sie für die Erhaltung eines optimalen Gesundheitszustandes brauchten. Dann verursachte kosmische Strahlung oder ein anderes, eine Genmutation bewirkendes Agens, eine Mutation, die zur Folge hatte, dass das Enzym in der Leber, das die Umwandlung der L-Gulonsäure in Ascorbinsäure katalysiert, in der Leber nicht mehr vorhanden war. Einige der Nachkommen dieses Tieres, das die Mutation durchgemacht hatte, würden nun dort, wo die Ascorbinsäure in der Nahrung reichlich angeboten wurde, gegenüber den Ascorbinsäure erzeugenden Tieren insofern im Vorteil sein, als die Mutanten nicht mehr durch die Herstellung und Verwendung des Mechanismus belastet wären, der für die Erzeugung der Ascorbinsäure im Körper notwendig ist. Unter diesen Umständen würde die Mutante allmählich den ursprünglichen Stamm verdrängen. Eine Mutation, die zum Verlust der Fähigkeit führt, ein Enzym zu synthetisieren, kommt häufig vor. Die Voraussetzung für eine solche Mutation ist, dass das Gen irgendwie beschädigt oder vernichtet wird. Eine Mutation in umgekehrter Richtung, die zu der Fähigkeit führt, das Enzym zu produzieren, ist schwierig und kommt deshalb außerordentlich selten vor. Wenn eine Tierspezies die Fähigkeit, Ascorbinsäure zu synthetisieren, verloren hat, dann hängt das Überleben dieser Spezies davon ab, dass ihr die Ascorbinsäure in der Nahrung zur Verfügung steht. Die Tatsache, dass die meisten Tierspezies nicht die Fähigkeit verloren haben, selbst Ascorbinsäure zu erzeugen, zeigt, dass die Menge der in der Nahrung enthaltenen Ascorbinsäure im Allgemeinen nicht für eine optimale Versorgung mit dieser Substanz ausreicht. Nur in einer Umwelt, in der die vorhandenen Nahrungsmittel unverhältnismäßig große Mengen von Ascorbinsäure enthalten, haben es einer Tierspezies erlaubt, auf die eigene Fähigkeit der Synthese dieser wichtigen Substanz zu verzichten. Solche ungewöhnlichen äußeren Umstände waren gegeben für den Vorfahren des Menschen und anderer Primaten, für das Meerschweinchen, für die indische, sich von Früchten ernährende Fledermaus, sowie für den Vorfahren des Rotbauchbülbül und einiger anderer Sperlingsvögel. Aber während der vielen 100 Jahrmillionen der Evolution haben sie für die Vorfahren der meisten anderen Tiere nicht bestanden. So lässt sich angesichts des Evolutionsprozesses, wie wir ihn in der hier angegebenen Analyse dargestellt haben, sagen, dass die gewöhnlich zur Verfügung stehende Nahrung durchaus etwa die optimalen Mengen an Vitamin B1, Vitamin B2, Niacin, Vitamin A und anderen Vitaminen enthalten haben kann, die für die Ernährung aller Säugetierspezies lebensnotwendig sind, aber nicht ausreichende Mengen von Ascorbinsäure. Für diesen Nährstoff, der für den Menschen lebenswichtig ist, aber von vielen anderen Tierspezies synthetisiert wird, ist die für eine gesunde Ernährung optimale Menge offenbar größer als die in den normalerweise zur Verfügung stehenden Lebensmitteln enthaltene. Während also der Verlust der Fähigkeit, das Vitamin C zu synthetisieren, den Primaten und anderen Spezies einen gewissen evolutionären Vorteil brachte, bedeutete dieser genetisch bedingte Ausfall auch ein Risiko für sie. Pauling hat nun ausgerechnet, wie viel Ascorbinsäure synthetisiert worden wäre, wenn es diesen genetisch bedingten Ausfall beim Menschen nicht gegeben hätte. Mit einigen Zusatzannahmen, in denen zum Beispiel die wichtige Rolle des Vitamins bei der Kollagensynthese berücksichtigt wurde, kam er dann auf diese Megadosiszahl von 6 bis 18 Gramm, die optimal für einen etwa 70 Kilogramm schweren Menschen seien. Wie kommt es zu dieser doch enormen Schwankungsbreite zwischen 6 und 18 Gramm? Die wird mit dem Begriff der biochemischen Individualität erklärt. Individualität zeigt sich nicht nur im Charakter eines Menschen, in seinem Aussehen, seiner Gestalt, seinem Körperbau. Individuell verschieden ist auch die Biochemie des Stoffwechsels bei jedem Menschen. Dieser Gedanke leuchtet sofort ein, wenn man an Vorlieben oder Abneigungen bei der Nahrungsaufnahme denkt, an Unverträglichkeiten, an unterschiedliche Verarbeitungsgeschwindigkeiten, an Allergien gegen bestimmte Stoffe. Auch der Bedarf jedes Einzelnen an Grundnahrungsmitteln ist unterschiedlich. Ebenso natürlich der Bedarf an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen. Pauling schreibt: Seit das Vitamin C vor 50 Jahren entdeckt wurde, sind Tausende von wissenschaftlichen Berichten über die Untersuchung dieser Substanz veröffentlicht worden. Trotzdem kann der Leser dieses Buchs fragen, weshalb die Bandbreite der optimalen Gaben dieser Substanz nicht schon seit langem zuverlässig nachgewiesen worden ist. Und zweitens, weshalb ihm niemand sagen kann, welche Menge er selbst zur Erhaltung eines möglichst guten Gesundheitszustandes einnehmen soll. Die erste Frage lässt sich zum Teil damit beantworten, dass schon eine sehr geringe Menge des Vitamins, vielleicht täglich 10 Milligramm, genügt, um die meisten Menschen vor dem Skorbut zu schützen. Und dass Ärzte und Ernährungswissenschaftler deshalb zu der Überzeugung gekommen sind, dass es nicht nötig sei, größere Mengen zu sich zu nehmen. Obwohl einige Ärzte vor 40 oder 50 Jahren beobachtet haben, dass 100 oder 1000 Mal größere Dosen bei der Behandlung der verschiedensten Krankheiten günstige Wirkungen zeigten, haben die meisten Mediziner und Wissenschaftler diese Erkenntnisse ignoriert. Die Antwort auf die erste Frage liegt aber auch darin, dass Untersuchungen, welche die gewünschten Ergebnisse brächten, große Mühen und hohe Kosten verursachen würden. Es ist viel leichter, irgendein stark wirkendes Medikament zu untersuchen, das dem Patienten in kurzer Zeit Erleichterung verschafft. Allerdings ist es schwerer, etwas über die möglichen Langzeitschäden zu sagen, die das stark wirkende Medikament bei einem Teil der Patienten verursacht, denen es verordnet wird. Es gibt zahlreiche ausgezeichnet vorbereitete und ausgeführte epidemiologische Studien über die Auswirkungen der Ernährung und anderer Faktoren auf die Häufigkeit von Krankheiten und die Wahrscheinlichkeit des Todes in den verschiedenen Altersstufen. In einigen dieser Studien ist die Art der Ernährung tabellarisch dargestellt worden und man hat berechnet, welche Mengen an Vitamin C und anderen Vitaminen in der Nahrung enthalten sind. Dazu hat man Tabellen verwendet, auf denen der Vitamingehalt der verschiedenen Lebensmittel angegeben wird. Ein Teil dieser Studien zeigt, dass sich die Häufigkeit der Erkrankungen und die Wahrscheinlichkeit, in den verschiedenen Lebensaltern zu sterben, bei den Menschen verringert, die größere Mengen des Vitamins C und auch einiger anderer Vitamine zu sich nehmen, als bei denen, deren Diät geringere Vitaminmengen enthält. Linus Pauling, der sich auch in seinem populären Buch nicht nur missionarisch mit dem Vitamin C beschäftigt. Ich habe die Überlegungen zu diesem Vitamin hier jetzt ausführlich dargestellt, weil es ihn in einer großen Öffentlichkeit berühmt und auch berüchtigt gemacht hat, entwickelte aus seinen Überlegungen und Forschungen zu diesem Wunderstoff, den anderen Vitaminen und noch anderen Mikronährstoffen wie Mineralien und Spurenelementen, eine neue Form von Medizin. Er nannte sie orthomolekulare Medizin. Der Wortteil ortho verweist auf das griechische Adjektiv orthos, das recht, richtig, wahr bedeutet. Orthomolekulare Medizin geht so vor, dass sie versucht, die richtigen, die rechten Moleküle in ausreichender Menge in den Organismus einzuschleusen. Die richtigen Moleküle sind solche, die im gesunden Organismus als natürliche und notwendige Partner des Stoffwechsels arbeiten und ihm im idealen Fall auch zur Verfügung stehen. Viele leichte, aber auch schwere Krankheiten werden in dieser Medizin als Mangelkrankheiten angesehen. Nach Paulings Vorstellung soll man aber nicht warten, bis der Mangel Schaden angerichtet hat. Man beugt ihm durch Supplementierung vor. Orthomolekulare Medizin ist Präventivmedizin, eine Medizin, die Krankheiten verhindern möchte, bevor sie ausbrechen können. Doch auch manifest gewordene Leiden sollen mit orthomolekularer Medizin eingedämmt und geheilt werden. Aber im Grunde möchte Paulings orthomolekulare Medizin als Prävention die Ärzte ein bisschen arbeitslos machen, die Pharmafirmen ein bisschen um ihre Gewinne bringen. Denn die Stoffe, die da verwendet werden, sind sogenannte Orphan Drugs, Waisenkinder vor dem Gesetz. Sie genießen keinen profitbringenden Schutz. In einem ausführlichen Dialog mit dem japanischen Buddhisten und Philosophen Daisaku Ikeda, der 1992 als Buch veröffentlicht wurde, fragt der Japaner: Obwohl es noch nicht viele sind, praktizieren doch einige Ärzte in den Vereinigten Staaten das, was man orthomolekulare Medizin nennt. Ein Ausdruck, den, so glaube ich, Sie erfunden haben. Was sind die Kennzeichen der orthomolekularen Medizin? Was hat Sie dazu gebracht, Forschungen in diesem Bereich zu unternehmen? Orthomolekulare Medizin, ja, das Wort habe ich geprägt, bedeutet, optimale Gesundheit zu erreichen und zu erhalten, indem man wesentliche Moleküle einsetzt und ihre optimale Konzentration auf Dauer sicherstellt, zum Beispiel Ascorbinsäure. Es ist besser, Krankheit mit Substanzen zu behandeln, die normalerweise im Körper vorkommen, als Zuflucht zu nehmen zu starken synthetisierten Stoffen, die meist schädliche Nebenwirkungen haben. Unter orthomolekularer Medizin verstehe ich eine Therapie, die mit unterschiedlichen Konzentrationen solch wenig giftiger Substanzen arbeitet, wie Vitamin C und anderen Vitaminen, die im Körper vorkommen und die absolut notwendig sind für eine gute Gesundheit. Abgesehen von den Vitaminen ist die Behandlung von Diabetes mit Insulin ein gutes Beispiel für orthomolekulare Medizin. Inzwischen gibt es auch in Deutschland mehrere gute, sehr selbstständig verfasste Lehrbücher über orthomolekulare Medizin. Auch Fachzeitschriften sind entstanden, die über neue Forschungen berichten und sie diskutieren. Pauling hat eine neue, vielversprechende Schule begründet. Man täte dem großen, dem großartigen Naturwissenschaftler Linus Carl Pauling bitter Unrecht, würde man ihn allein unter dem Banner der Vitamine und der orthomolekularen Medizin, die die Obsessionen seines Alters waren, sehen und einordnen. Die Verdienste, die seinen legendären Ruf begründeten, lagen lange vor diesen späten Einsichten, die von der strengen Gemeinschaft der harten Naturwissenschaftler zu den Sünden seines Alters gezählt werden. James D. Watson, dem Crick die Entschlüsselung des Bauplans der Chromosomen und Gene gelang, eine Leistung übrigens undenkbar ohne die Vorarbeiten Paulings, sagte über den Meister, nur ein Genie wie Pauling könne es sich leisten, wie ein 10-jähriges Kind zu spielen und daraus echte neue Einsichten abzuleiten. Pauling sagte im Gespräch, irgendwann in den 50er Jahren habe er sich entschlossen, seine Arbeiten 3 zu teilen. Ein Drittel sollte der Grundlagenforschung in Chemie, Physik und Medizin gehören, das zweite Drittel der praktischen Anwendung und Nutzbarmachung seiner Einsichten für die Öffentlichkeit. Zu diesem Teil seiner Arbeit gehört zum Beispiel die orthomolekulare Medizin. Und das letzte Drittel widmete er dem öffentlichen Engagement für den Weltfrieden. Wie man sieht, lassen sich diese Schwerpunkte mühelos unter dem Titel seines populären Buchs unterbringen, wie man besser lebt und sich wohler fühlt. Das in einem umfassenden Sinn verstanden. Vielleicht sollte man die Basis dieses visionären Programms noch ergänzend hinzunehmen. Sie besteht in dem Willen, die Welt, den Kosmos, im Großen wie im Allerkleinsten, immer besser zu verstehen und dieses Verständnis dann auch anzuwenden. Woher er den Antrieb für das Ausbrechen aus der Welt der Laboratorien bezog, das hat Linus Pauling einmal knapp so formuliert. Die Person, die mein wichtigster Lehrer für die großen Aspekte des Lebens war, war meine Frau. Ava Helen Miller war ihm am California Institute of Technology begegnet. 1923 hatten sie geheiratet. Da war Ava Helen Miller 19 Jahre alt, Pauling 23. Der Krebstod seiner Frau, sie starb 1981 an Magenkrebs, trotz des Vitaminprogramms, war eine der schwersten Kränkungen für den alten Mann. Er versuchte, sich mit dem Gedanken zu trösten, ohne die Vitamine wäre das Leiden schon viel früher ausgebrochen. Dasselbe Argument benutzte er später auch, als bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert wurde, an dem er 1994 im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Um rund 20 Jahre hätte das Vitaminprogramm sein Leben verlängert. Grundlagenforschung, Anwendung zum Wohl der Menschen, Frieden. Die Arbeiten, die Linus Pauling nach Meinung seiner Kollegen zu einem der bedeutendsten Naturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts machten, liegen im Bereich der Grundlagenforschung. Immense Neugier, eine ungewöhnlich starke und genaue Vorstellungskraft, Fantasie und exaktes Denken waren seine Stärken. Paulings Neugier beschränkte sich nie auf nur ein Gebiet. Er studierte weit auseinanderliegende Komplexe der Natur, dann verband er Ideen aus dem einen Bereich mit Einsichten aus einem scheinbar entfernt liegenden. Und das gilt als Kennzeichen von Genialität. Wenn jemand Zusammenhänge herzustellen weiß, zwischen Erkenntnissen aus ganz unterschiedlichen Provinzen des Wissens. In dem schon erwähnten Gespräch mit Daisaku Ikeda fasste Pauling sein Vorgehen noch einmal so zusammen. Veränderungen in meinen Interessen haben mich immer sehr stimuliert. Ungefähr alle 10 Jahre gab es eine Veränderung in der Richtung meiner wissenschaftlichen Arbeiten. Ungefähr 1930 wechselte ich vom Studium der Minerale und anderer anorganischer Verbindungen über zur Erforschung organischer Moleküle. Ungefähr 1935 entwickelte sich dabei mein Interesse an der Struktur der Proteine und anderer Makromoleküle, die im menschlichen Organismus vorkommen. 1936 begann mich das Problem der Antikörper und serologischer Reaktionen zu beschäftigen. Danach, es war 1945, entwickelte ich die Idee, dass es so ein Ding wie molekular verursachte Krankheit geben müsste. Ich formulierte eine Theorie der Sichelzellenanämie als einer solchen Krankheit. 1965 entwickelte ich eine neue Theorie der Atomkerne, nachdem ich das Problem ihrer Natur über mehrere Jahrzehnte hinweg studiert hatte. Auch ungefähr 1965 begann ich, mich für die Vitamine zu interessieren und formulierte dann 1968 die Grundsätze der orthomolekularen Medizin, wonach Krankheiten geheilt werden können, wenn man bestimmte Stoffe in optimalen Mengen zuführt, die sowieso im Körper vorhanden sind. Über Jahrzehnte habe ich auf diese Weise einen riesigen Vorrat an Wissen über die Natur des Universums angesammelt, oder wenigstens über das, was man das physikalische Universum nennen könnte, in allen seinen Aspekten. Wenn ich in den vielen Büchern und wissenschaftlichen Zeitschriften, die ich lese, auf eine Behauptung stoße, die mich verblüfft oder mein Interesse anzieht, dann frage ich mich, ob es in das Bild des Universums passt, das ich für mich formuliert habe. Wenn es passt, bin ich zufrieden. Wenn nicht, dann untersuche ich erstens, ob die Behauptung falsch sein könnte, oder zweitens, wenn sie stimmt, ob sie die Basis für zusätzliche Informationen über die Struktur des Universums abgeben könnte. Die Gewohnheit, an diesen Linien entlang zu denken, führte dazu, dass es mir möglich wurde, eine Reihe neuer Ideen zu entwickeln und sie Schritt für Schritt meinem Verständnis der Welt hinzuzufügen. Paulings Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig. Zwei seiner wichtigsten Großtaten erwähnt er nicht einmal. Die eine ist seine Aufklärung der Natur der chemischen Bindung. Auch diese Theorie stieß anfangs auf Spott und Widerstand der Fachkollegen, denen er schon damals um Jahre voraus war. In einem Nachruf auf Pauling beschrieb der Chemie-Nobelpreisträger Max F. Perutz, wie es zu der Bindungstheorie kam. Paulings Interesse an der Valenztheorie erwachte schon mit 18 Jahren. Und er hoffte dauernd, dass die empirischen Kenntnisse der Eigenschaften der Materie mit der Zeit durch deren Molekularstrukturen ihre Erklärung finden würden. Als er nach seiner Promotion am California Institute of Technology in Pasadena ein Jahr bei Arnold Sommerfeld, Deutschlands größtem Lehrer der theoretischen Physik, in München verbrachte, begann sich seine Hoffnung zu erfüllen. Gerade hatte Erwin Schrödinger seine ersten Arbeiten über Wellenmechanik veröffentlicht. Sommerfeld erkannte sofort die Bedeutung der Wellenmechanik und machte sie zum Thema einer Vorlesung. Als Pauling spürte, dass er in München genug gelernt hatte, übersiedelte er nach Zürich, um mit Schrödinger selbst zu arbeiten, war aber enttäuscht, dass Schrödinger allein arbeitete und wenig Notiz von ihm nahm. Pauling kehrte dann nach Pasadena zurück. Paulings revolutionärer Ansatz, den ihm sein Münchner Aufenthalt ermöglicht hatte, bestand in der Anwendung der neuen Quantenmechanik, die sich unter anderem mit den Zuständen im Inneren des Atoms beschäftigte, auf die Chemie. Er erforschte die Bindungskräfte, die in den Molekülen die Atome zusammenhalten. Max F. Perutz fasst zusammen. Paulings Valenzbindungstheorie erstellte die Beziehungen zwischen genauen, aus Kristallstrukturen ermittelten, interatomaren Abständen einerseits und Bindungsenergien andererseits, welche die Grundlagen für seine erfolgreiche Interpretation der chemischen Eigenschaften vieler organischer Verbindungen bildeten. Für deren Erforschung gründete er in Pasadena eine hervorragende Forschungsstätte für Strukturchemie. Paulings Münchner Erfahrungen führten ihn und E. Bright Wilson auch zum Verfassen einer Einführung in die Quantenmechanik, die zuerst 1935 veröffentlicht wurde und noch immer ein klassisches und nützliches Buch ist. Paulings Beiträge zur Chemie umfassen ein riesiges Gebiet und hatten einen enormen Einfluss auf Generationen junger Chemiker. Zwischen 1930 und 1950 gelang es ihm, die Chemie von einem mehr oder weniger phänomenologischen Fach in eine fest auf strukturelle und quantenmechanische Prinzipien gegründete Wissenschaft zu verwandeln. Paulings Kombination von enzyklopädischer Kenntnis der Chemie und fantasievoller Intuition war einzigartig. Die reife Frucht seiner Bemühungen um die Valenztheorie war 1939 das Buch »The Nature of the Chemical Bond«, auf Deutsch erschienen unter dem Titel »Die Natur der chemischen Bindung«. Fachleute bezeichnen dieses Werk als das einflussreichste naturwissenschaftliche Lehrbuch des vergangenen Jahrhunderts. Es veränderte die Chemie, es öffnete die Türen zur Molekularbiologie, es veränderte die Welt. Die zweite Großtat, die Pauling in dem zitierten Überblick übergeht, ist seine Entdeckung der Spiralstruktur der Eiweißkörper, der Peptide und Proteine. Er entdeckte die sogenannte Alpha-Helix. Die Art, wie er die Lösung fand, lässt noch einmal an Watsons Wort vom spielenden Kind denken, das aus seinem Spiel kühne neue Einsichten ableitet. Natürlich hatte Pauling schon jahrelang über die räumliche Struktur der Eiweißkörper nachgedacht, aber eine Lösung wollte sich nicht einstellen. Dann war er in Oxford, lag grippekrank mit Fieber im Bett. Der Kriminalroman, den er lesen wollte, war nichts. Da fiel ihm das Problem der räumlichen Eiweißstruktur wieder ein. Er nahm sich Papier, begann mit dem Papier zu spielen, faltete, machte eine Papierkette aus aneinandergereihten ebenen Eiweißbausteinen, drehte sie hin und her und plötzlich stimmte alles mit den Daten überein. Eine Spirale aus Papier war die Brücke zur Lösung. Im Fieber gefunden. Die Untersuchungen im Labor bestätigten das Ergebnis des raffinierten Kinderspiels. Vor allem für diese Entdeckung, die ohne die Arbeiten über die Natur der chemischen Bindung nicht möglich gewesen wäre, wurde Pauling der Chemie-Nobelpreis 1954 zugesprochen. Viele meinten damals, er hätte ihn schon früher bekommen müssen. Den zweiten, den Friedensnobelpreis, bekam er 1963, nachträglich für 1962. Pauling erinnert sich. Als ich hörte, mir sei der Chemie-Nobelpreis für 1954 zugesprochen worden, da habe ich mich gefreut, war aber nicht wirklich überrascht. Denn ich hatte schon Gerüchte darüber gehört. Ich wusste, dass meine vielen Entdeckungen über die chemische Bindung und die Strukturen komplexer Substanzen wichtig waren und dass sie die Chemie in den vergangenen 25 Jahren verändert hatten. Ich bekam den Nobelpreis für Arbeiten, die mir Spaß gemacht hatten, die meine Neugier befriedigten über die Natur der Kristalle, über Gasmoleküle und andere Substanzen. Viel höher schätze ich den Friedensnobelpreis ein, den ich am 10. Oktober 1963 für 1962 bekam. Das war eine große Überraschung. Damals sagte ich, dass die Verleihung an mich die Arbeit für den Frieden respektabel gemacht habe. Denn es war so, dass meine Frau, meine Kinder und ich selbst ziemlich gelitten haben in den Jahren unseres pazifistischen Engagements. Seit den 50er Jahren war Pauling als radikaler Gegner von Atomwaffentests aufgetreten, die damals noch in der Atmosphäre vorgenommen wurden. Unermüdlich war er tätig, demonstrierte, hielt Vorträge. Aber er reagierte auch als Wissenschaftler und er setzte sein enormes Organisationstalent ein. Er rechnete die Zahl der Krebserkrankungen aus, die durch den radioaktiven Fallout zu erwarten waren, trug seine Ergebnisse dem amerikanischen Kongress vor. Er mobilisierte Wissenschaftler in aller Welt, drängte sie zu Proklamationen und Unterschriftsaktionen an die Regierungen der USA und der Sowjetunion. 1958 übergab er der UN eine von ihm formulierte Petition, die von mehr als 11.000 Wissenschaftlern aus 48 Ländern unterschrieben worden war und in der die Einstellung der Kernwaffenversuche gefordert wurde. Ihm war klar, dass ohne die Mitwirkung der Sowjetunion nichts geschehen würde, also reiste er nach Moskau. Prompt wurde er in Amerika prokommunistischer Sympathien verdächtigt. Man nahm ihm sogar eine Zeit lang den Reisepass ab, sodass er nicht einmal zu wissenschaftlichen Kongressen ins Ausland fahren konnte. Albert Einstein verteidigte ihn in einem Brief an Präsident Eisenhower. Ich halte es für meine Pflicht, zu versichern, dass Professor Pauling einer der herausragenden und einfallsreichsten Wissenschaftler dieses Landes ist. Ich habe die höchste Wertschätzung für seinen Charakter und seine Zuverlässigkeit als Mensch und als Bürger. Endlich kam es 1963 zum Moskauer Abkommen über eine Begrenzung der Kernwaffenversuche in der Atmosphäre. Pauling und seine Mitstreiter hatten einen gewaltigen Sieg errungen. Den Friedensnobelpreis erhielt er an dem Tag, an dem das Abkommen in Kraft trat. Amerika war beleidigt. In Zeitungen wurde der sogenannte Kommunistenfreund geschmäht. Besonders unrühmlich tat sich die illustrierte Life hervor. Da hieß es: Vor 14 Tagen wurde Amerika eine ungewöhnliche Beleidigung zuteil. Das Komitee für den Friedensnobelpreis verlieh seinen Preis für 1962 an niemand anders als an Linus Pauling. Obwohl er berühmt ist als Chemiker, ist doch der exzentrische Dr. Pauling mit seinen sonderbaren politischen Ansichten von der amerikanischen Öffentlichkeit nie ernst genommen worden. Die Welt erforschen und erkennen, um das Leben der Menschen zu verbessern. Das könnte als Maxime über dem Leben des Linus Carl Pauling stehen. Er sah es als das moralisch gebotene Ziel aller Menschen an, das Leiden in der Welt tatkräftig zu vermindern, als Wissenschaftler, als politisch engagierter Bürger. Der Wissenschaftshistoriker Horace Judson schrieb über ihn, er sei mehr als ein Wissenschaftler, eine Naturgewalt. Für ihn waren Wissenschaft und Ethik untrennbar verbunden. Wissenschaftler, engagiert wie er, würden gerade heute im Zeitalter der Gendebatten dringend gebraucht. Doch störrische, aufmüpfige, hartnäckige Genies wie ihn findet man kaum noch. Umso wichtiger ist es, sich anlässlich seines 100. Geburtstags an sein Lebenswerk zu erinnern. Es ist ein mahnendes, ein bewahrenswertes Vermächtnis. Soweit die Koproduktion von Radio Bremen und dem Bayerischen Rundfunk von der Chemie und dem Frieden. Linus Pauling zum 100. Geburtstag von Klaus Podak. Es sprachen Reinhard Glemnitz, Jürgen Jung, Harry Teschner, Regie Hans Pleschinski. Um Ihnen auch die Stimme von Linus Pauling zu Gehör zu bringen, senden wir nun ein kurzes Interview, das Peter Langer 1964 bei einem Besuch des Wissenschaftlers in der Bundesrepublik geführt hat. Über den Gebrauch der Macht in der Politik und über die Abrüstung. Herr Professor Pauling, gestatten Sie mir zunächst eine grundsätzliche Frage. Ich möchte gern wissen, wie weit ein so exponierter Wissenschaftler wie Sie mit so humanitären und so idealistischen Vorstellungen bereit ist zuzugeben, dass die Politiker die Verwirklichung beispielsweise ihrer Ideen oft anders sehen müssen von der Sache her als Sie. Ja, ich kann verstehen, dass Sie diese Sachen anders sehen, aber ich glaube, dass es zum Teil als Resultat der Trägheit der Politiker ist. Sie leben noch in der Welt des 19. Jahrhunderts. Die Welt hat sich gründlich geändert und die Wissenschaftler verstehen, wie sie geändert worden ist. Und ich glaube, dass die Wissenschaftler oft mehr realistisch und praktisch diese Probleme der Welt verstehen, ansehen, wie die Politiker. Nun könnte man sagen, Herr Professor Pauling, dass realistisch ist heute noch anzuerkennen, dass Machtpolitik gemacht wird. Und die, so scheint es jedenfalls, übersehen die Wissenschaftler zum Teil. Nein, ich glaube, dass es realistisch ist, jetzt anzunehmen, dass wir müssen nicht vom Krieg Gebrauch machen. Wie vor 6 Wochen Sekretärgeneral Utant von den Vereinigten Nationen gesagt hat, wenn heute jemand zum Gebrauch von Atomwaffen zu Zerstörungszwecken auffordert, so muss er seinen Verstand verloren haben. Aber trotzdem machen die Politiker Gebrauch von Kriegsdrohungen. Noch. Ja. Und das muss aufgegeben werden. Wir müssen annehmen, dass die Zukunft eine Zukunft von Frieden wird und nicht von Weltzerstörung durch Atomwaffen. Wie sehen Sie, Herr Professor Pauling, zum Beispiel die Tatsache, dass Westdeutschland wieder aufgerüstet hat und dass auch der östliche Teil Deutschlands ausgerüstet und aufgerüstet ist? Ja, ich glaube, dass dieses eine große Gefahr für die Welt ist. Und ich hoffe, dass es möglich ist und ziemlich bald durch internationalen Vertragen die Abrüstung von Deutschland zu schaffen. West und Ost und auch Tschechoslowakei und Polen und mit den Grenzen durch internationalen Verträgen für immer garantiert. Und natürlich mit der Lösung des Problems, wo die Grenzen liegen sollten. Ich werde es nicht versuchen, das Problem selbst zu lösen. Ich sage nur, dass wir müssen das Ziel erreichen. Das Ziel von Abrüstung, Abrüstung der Welt, würde ich sagen. Nicht nur. Und die von der Bildung von Völkerrecht als Methode zur Lösung der Streiten zwischen Nationen. Ja, nun könnte man gerade im Zusammenhang mit diesem Ihrem Vorschlag, dieser Ihrer Forderung, dass die beiden Teile Deutschlands nicht aufgerüstet sein sollten, sagen, dass ihm ein gewisser Realismus fehle. Denn so argumentiert man jedenfalls im Westen. Wenn abgerüstet würde, nicht nur nuklear, sondern ganz allgemein im Westen und im Osten Deutschlands, dann würde der Osten aufgrund der Tatsache, dass seine Volkspolizei gleich einer Armee ausgerüstet ist, weiter aufgerüstet bleiben. Da sieht man zum Beispiel, dass die Realität der Machtpolitik in einer gewissen Diskrepanz zur idealistischen Forderung des Wissenschaftlers stehen kann. Ja, man sollte darauf Acht nehmen und man sollte eine Methode finden, um dass dieses nicht vorkommt. Ich werde nicht versuchen, gerade was man machen sollte, aber man muss immer Acht nehmen, dass die Gefahr wird nicht durch Abrüstung vergrößert. Ja. Wie, Herr Professor Pauling, beurteilen Sie, ganz abgesehen von diesen Einzelbeispielen, die Gefahr eines nuklearen Krieges? Es gibt eine solche Gefahr. Wie groß es ist, kann ich nicht rein wissenschaftlich sagen. Aber ich glaube, dass jedes Jahr ist die Wahrscheinlichkeit eines Weltkrieges ein paar Prozent, vielleicht 5% oder so groß wie 10%. Das hat nicht sehr viel Bedeutung, diese Schätzung. Aber ich glaube, man kann nicht sagen, dass es keine Gefahr der Zerstörung der Welt mit Gebrauch von Atomwaffen gibt. Im Studio Bremen hörten Sie die Sendung von der Chemie und dem Frieden zum 100. Geburtstag von Linus Pauling. Von Klaus Podak und ein Interview, das Peter Langer 1964 mit dem Wissenschaftler geführt hat. Das Manuskript der Sendung und eine Hörprobe finden Sie auch im Internet unter www.radiobremen.de. Radio Bremen schreiben Sie bitte in einem Wort. Am nächsten Samstag senden wir an dieser Stelle die Heirat zwischen Algebra und Sinnenlust, Max Frisch als Architekt. Eine Sendung aus dem Kontext unseres Programmschwerpunktes über Max Frisch.